Qu'est-ce que c'est que ça ? Viva notre rêve ! Promenade du flambeau ! Viva ! Et qui prend maintenant ? Viva ! Viva ! Je le reconnais ! C'est Disque Mio, un torero qui s'évère marqué en dernière course de grenade et qui promet d'égaler la gloire de Montes et de Pepe Illo ! Pardieu ! Il faut le faire venir, nous boirons en son air ! C'est cela ! Je vais l'inviter ! Monsieur le torero ! Voulez-vous nous faire l'habitude de monter ici ? Vous y trouverez des gens qui aiment fort tous ceux qui, comme vous, ont de l'adresse et du courage. Il vient, messieurs les officiers, je vous avais dit. Ayez la bonté de laisser tranquille, maître de l'espace plat, et faites-nous apporter le corps. Viva, viva le tonnerre. Je vous remercie. Votre tasse peut-vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats. Parveros, sans tendre, pour plaisir, ils sont inconvents. Le cirque est plein, c'est jour de fête, le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs perdent la tête, les spectateurs s'énervent sur le corps. Apostrophe, crise et tapage, poussée jusque à la fureur. Ah, c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, regarde, allons, allons, songe au combattant, un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend. Toréador, songe bien, oui, songe au combattant. Oh! Mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono.

Thank you. Que je dis au secours, au secours, mais tu vas me faire mourir. Voilà ma chanson, ma chanson. Thank you.

欢迎继续收听歌舞剧场。在接下来的节目中，请欣赏一组著名的歌剧唱段，选自乔尔达诺的歌剧《安德烈·谢尼埃》，卡塔拉尼的歌剧《拉瓦利》，齐拉亚的歌剧《阿德里安娜·莱克弗鲁尔》，莫扎特的歌剧《唐璜》，德里布的歌剧《拉克美》。

dovrà desdir Che sol che petriglio zo maiden Che sol che petriglio zo maiden Ma patte spettir, despettir Patil, despettir, patil, despettir Du weh, ich kann nicht dich sein Du weh, ich kann nicht dich sein Ich kann es nicht sein, ich kann es nicht sein Es ist hier, was fehlt dir Denken, fort, lass mich einmal Was geht, wenn schritt von der Stelle Wenn schritt von der Stelle, wenn schritt von der Stelle Wenn schritt von der Stelle Bist du so gehorchen, der Schwer, so gehorchen, der Schwer? Ich so will, ich so will, ich so will, ich so will, ich so will, ich so will, ich so will, ich so will, Quanto grandissimo per dei capra! la la la la la la la la la la fortunatissimo per l'erita fortunatissimo per l'erita la la la la la la la la la la la la la la la la la il giorno sempre d'intorno in giro sta mi nel cuccagno per un barbiere di da più mio venno non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Rasori e pettine, lancetti forti al mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettine, lancetti forti al mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa, voi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, e con la donnetta, la la la la la la la la, col cavaliere, la la la la la la la la la la la la. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e dono ai ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la parrucca, questa la barba, qua la sanguigna, presti mi chiedono, chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, questa la barba, presti mi chiedono. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Ohimè, che furia, ohimè, che folla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro? Su qua? Figaro? Su qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, molto fortissime, sono come il polvere, sono attaccato, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Amo Figaro, bravo bravissimo, amo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna mancherà. Amo Figaro, bravo bravissimo, amo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna mancherà. Sarà il peccatum della città, sarà il peccatum della città, della città, della città, della città. Thank you. ces dents. Que dit ta bouche à voix basse? Oh, come sarà giunto, chi dirà, chi dirà, chi amerà butterfly dalla lontana. Io senza dar risposta me ne starò nascosta un po' per cielo e un po' Pensiere